Josef Roth. Hiob. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Vor vielen Jahren lebte in Zuchno ein Mann namens Mendelsinger. Er war fromm, gottesfürchtig und gewöhnlich, ein ganz alltäglicher Jude. In seinem Haus, das nur aus einer geräumigen Küche bestand, vermittelte er Kindern die Kenntnis der Bibel. 30 Jahre war er erst alt. Eine Frau und 3 Kinder musste er kleiden und nähren. Er liebte sein Weib, Deborah, und ergötzte sich an ihrem Fleische. Seine beiden Söhne, Jonas und Schmalja, prügelte er wegen Ungehorsams. Aber das Jüngste, die Tochter Mirjam, liebkoste er häufig. Mendel bekam ein neues Kind, ein 4. einen Knaben, Menuchim genannt. Menuchim hatte keine Wiege. Er schwebte in einem Korb aus geflochtenen Weidenruten in der Mitte des Zimmers, mit 4 Seilen an einem Haken im Plafond befestigt, wie ein Kronleuchter. Sein großer Schädel hing schwer wie ein Kürbis an seinem dünnen Hals. Seine breite Stirn fächelte und furchte sich kreuz und quer wie ein zerknittertes Pergament. Seine Beine waren gekrümmt und ohne Leben, wie 2 hölzerne Bögen. Seine dürren Ärmchen zappelten und zuckten. Lächerliche Laute stammelte sein Mund. Manchmal bekam er einen Anfall, bis sein Angesicht bläulich wurde und der Atem ihm beinahe verging. Das macht nichts, es kommt vom Wachsen. Mein Bruder hat es 5 Jahre gehabt. Vielleicht sollten wir ihn ins Krankenhaus geben. Man wird ihn dort umsonst gesund machen. Sei still, Deborah. Gesund machen kann ihn kein Doktor, wenn Gott nicht will. Soll er unter russischen Kindern aufwachsen, kein heiliges Wort hören, Milch und Fleisch essen und Hühner auf Butter gebraten, wie man sie im Spital bekommt? Wir sind arm, aber Menuchims Seele verkaufe ich nicht, nur weil seine Heilung umsonst sein kann. Man wird nicht geheilt in fremden Spitälern. Ich werde Gottes Hilfe erflehen und 2-mal in der Woche fasten, nämlich Montag und Donnerstag. Ich werde auf den Friedhof gehen und die Gebeine unserer Ahnen anrufen, um ihre Fürsprache beim Allmächtigen. Also wird unser Menuchim gesund werden und kein Epileptiker. Menuchims Anfälle aber hörten nicht auf. Die älteren Kinder wuchsen und wuchsen. Ihre Gesundheit lärmte wie ein Feind Menuchims, des Kranken, böse in den Ohren der Mutter. Es war, als bezögen die gesunden Kinder Kraft von dem Siechen. Und Deborah hasste ihr Geschrei, ihre roten Wangen, ihre geraden Gliedmaßen. Eines Tages packte Deborah den Korb mit dem Sohn und reiste nach Klutschisk, wo der Rabbi wohnte. Menuchim, Mendels Sohn, wird gesund werden. Seinesgleichen wird es nicht viele geben in Israel. Der Schmerz wird ihn weise machen, die Hässlichkeit gütig, die Bitternis milde und die Krankheit stark. Seine Augen werden weit sein und tief, seine Ohren hell und voll Widerhall. Sein Mund wird schweigen, aber wenn er die Lippen auftun wird, werden sie Gutes künden. Wann? Hab keine Furcht und geh nach Haus. Wann wird er gesund werden? Nach langen Jahren. Aber frage mich nicht weiter, ich habe keine Zeit und weiß nichts mehr. Verlass deinen Sohn nicht, auch wenn er dir eine große Last ist. Gib ihn nicht weg von dir. Er kommt aus dir wie ein gesundes Kind auch. Und geh. Menuchim starb nicht, er blieb am Leben, ein mächtiger Krüppel. Von nun an war der Schoß Deborahs trocken und fruchtlos. Menuchim war die letzte missratene Frucht ihres Leibes. Es war, als weigerte sich ihr Schoß, noch mehr Unglück hervorzubringen. Menuchim wuchs. Mama. Mama. Sag Mama. Mama. Mama. Mama. Und dieses eine Wort der Missgeburt war erhaben wie eine Offenbarung. Zehn Jahre waren vergangen, seitdem Menuchim sein erstes Wort ausgesprochen hatte. Er konnte immer noch kein anderes sagen. Mendels ältere Söhne waren gesund, kein Fehler konnte an ihrem Körper entdeckt werden. Am Sabbat in der Synagoge dachte Mendel an die nächste Zukunft seiner Söhne. Schon sah er sie in der verhassten Drillig-Uniform frischer Rekruten. Ich möchte ein Bauer werden. Ich nicht. Ich möchte ein Bauer sein. Ich möchte betrunken sein und mit dem Mädchen da schlafen. Ich will sein, was ich bin. Ein Jude, wie mein Vater Mendelsinger. Kein Soldat. Und nüchtern. Ich freue mich ein bisschen, dass ich Soldat werde. Du wirst schon deine Freuden erleben. Ich möchte lieber ein reicher Mann sein und das Leben sehen. Was ist das Leben? Das Leben ist in großen Städten zu sehen. Die Bahnen fahren mitten durch die Straßen. Alle Läden sind so groß wie bei uns die Gendarmerie-Kaserne. Und die Schaufenster sind noch größer. Ich habe Ansichtskarten gesehen. Man braucht keine Tür, um in ein Geschäft zu treten. Die Fenster reichen bis zu den Füßen. Beide Söhne Mendels waren tadellos und gesund. Beide wurden genommen. Noch einen Sommer durften sie zu Hause verbringen. Im Herbst sollten sie einrücken. Jetzt sind wir doch Soldaten. Ganz richtig. Was wären wir denn sonst? Wir haben keinen Beruf. Sollen wir Lehrer werden wie unser Vater? Besser als Soldat sein. Ich könnte ein Kaufmann werden und in die Welt gehen. Die Soldaten sind auch Welt. Und ich kann kein Kaufmann sein. Du bist betrunken. Ich bin nüchtern wie du. Ich kann trinken und nüchtern sein. Ich kann ein Soldat sein und die Welt sehen. Ich möchte ein Bauer sein, das sage ich dir. Und ich bin nicht betrunken. Sieh, die Vögel. Vögel. Raben sind es. Meinetwegen. Raben. Auf jeden Fall sind wir genommen und werden Soldaten. Mendel, Mendel, geh und lauf und frag die Leute um Rat. Frag sie um Rat, was wir machen können, damit unsere Söhne nicht Soldaten werden müssen. Was redest du da für Dummheiten? Wohin soll ich gehen und wen soll ich um Rat fragen? Wer hilft einem armen Lehrer und womit soll man mir helfen? Welche Hilfe erwartest du von den Menschen, wo Gott uns gestraft hat? Dann gehe ich nach Klutschisk zum alten Kapturak. Der ist mit den Behörden vertraut und frage ihn um Rat. 70 Rubel verlangt er. 25 habe ich beisammen. Die restlichen werde ich auch noch auftreiben. Was willst du, Deborah? Die Armen sind ohnmächtig. Gott wirft ihnen keine goldenen Steine vom Himmel. In der Lotterie gewinnen sie nicht. Und ihr Los müssen sie in Ergebenheit tragen. Dem einen gibt er und dem anderen nimmt er. Ich weiß nicht, wofür er uns bestraft. Zuerst mit dem kranken Menuchim und jetzt mit den gesunden Kindern. Ach, dem Armen geht es schlecht, wenn er gesündigt hat. Und wenn er krank ist, geht es ihm schlecht. Man soll sein Schicksal tragen. Lass die Söhne einrücken, sie werden nicht verkommen. Gegen den Willen des Himmels gibt es keine Gewalt. Von ihm donnert es und blitzt es. Er wölbt sich über die ganze Erde. Vor ihm kann man nicht davonlaufen. So steht es geschrieben. Der Mensch muss sich zu helfen suchen und Gott wird ihm helfen. So steht es geschrieben, Mendel. Immer weißt du die falschen Sätze auswendig. Viele tausend Sätze sind geschrieben worden. Die überflüssigen, die merkst du dir alle. Du bist so töricht geworden, weil du Kinder unterrichtest. Du gibst ihnen dein bisschen Verstand und sie lassen bei dir ihre ganze Dummheit. Ein Lehrer bist du, Mendel, ein Lehrer. Ich fahre zu Kapturak nach Klutschisk und frage ihn um Rat. Gewiss, ich bin nur ein Lehrer. Auch mein Vater war ein Lehrer, mein Großvater auch. Ich selbst kann eben nichts anderes sein. Du greifst mein Dasein an, wenn du meinen Beruf tadelst. Du versuchst, mich auszulöschen aus der Liste der Welt. Eigentlich freute sich Mendelsinger, dass seine Frau Deborah wegfuhr, denn das Haus war leer. Jonas und Schmalja trieben sich in den Gassen herum, Mirjam saß bei den Nachbarn oder ging spazieren. Zu Hause, um die Stunde des Mittags, bevor die Schüler kamen, blieben nur Mendel und Menuchim. Mendel aß seine Graupensuppe, die er selbst gekocht hatte, und ließ in seinem irdenen Teller einen erheblichen Rest für Menuchim über und begann ihn zu füttern. Er liebte diese stillen Stunden. Dann schlug Mendel mit seinem Löffel gegen ein Teeglas und sofort wandte Menuchim den Kopf und ein kleines Lichtlein flammte in seinen großen, grauen, hervorquellenden Augen auf. Hör mich, Menuchim, ich bin allein. Deine Brüder sind groß und fremd geworden. Sie gehen zu den Soldaten. Deine Mutter ist ein Weib. Was kann ich von ihr verlangen? Du bist mein jüngster Sohn. Meine letzte und jüngste Hoffnung habe ich in dich gepflanzt. Warum schweigst du, Menuchim? Du bist mein wirklicher Sohn. Sieh her, Menuchim, und wiederhole die Worte. Breshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aret. Mendel wartete, aber Menuchim rührte sich nicht. Da klingelt Mendel wieder mit dem Löffel an das Glas. Hör mich, Menuchim, ich bin alt. Du bleibst mir allein von allen Kindern, Menuchim. Hör zu und sprich mir nach. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott. Gott, wofür bin ich gestraft? Menuchim rührte sich nicht. Deborah war indessen nach Klutschisk gereist, denn Kapturak traf sie in einer Schenke. Ich habe mit dir eine wichtige Sache zu besprechen. Setz dich. Meine Söhne müssen einrücken. Du bist eine arme Frau. Du hast kein Geld sparen können. Und kein Mensch kann dir helfen. Doch, ich habe gespart. Wie viel? 24 Rubel und 70 Kopeken. Davon habe ich einen Rubel ausgegeben, um zu dir gebracht zu werden. Das macht also nur 23 Rubel. 23 Rubel und 70 Kopeken. Und zwei Söhne? Zwei. 25 kostet schon ein einziger. Für mich? Auch für dich. Mit 25 für einen bin ich zufrieden. Wenigstens einer. Aber welcher? Wie kann ich meine Söhne voneinander unterscheiden? Jonas oder Schmaria? Besser einer als beide zu den Soldaten. Als sie nach Hause kam und ihren Söhnen das Urteil Kapturaks zu berichten anfing, unterbrach sie Jonas. Ich gehe gern zu den Soldaten. Du bist ein Bruder. Ein guter Bruder bist du. Nein, ich bin nicht gut. Ich will zu den Soldaten. Vielleicht kommst du ein halbes Jahr später frei. Na, ich will ja gar nicht freikommen. Ich bleibe bei den Soldaten. Und bis ich einrücke, gehe ich zu Samirschke. Ich kann es nicht bei euch aushalten, aber ich habe euch alle ganz gern. Von nun an war Jonas Pferdeknecht beim Fuhrmann Samirschkin. Er striegelte den Schimmel und den Braunen, schlief bei ihnen im Stall, füllte die Tröge, wechselte das faule Heu, trank Samagonka mit Samirschkin, war betrunken und befruchtete Mädchen. Man beweinte ihn zu Hause als einen Verlorenen, aber man vergaß ihn nicht. Der Sommer brach an, heiß und trocken. Die Abende sanken spät und golden über das Land. Am 20. August erschien bei Mendelsinger ein Bote Kapturaks, um Schmalja abzuholen. Alle hatten den Boten in diesen Tagen erwartet. Als er aber leibhaftig vor ihnen stand, waren sie überrascht und erschrocken. Du wirst uns sofort und so schnell, wie es dir möglich ist, Nachricht zukommen lassen. Vergiss es nicht. Sie wussten, dass es ein Abschied für immer war. Im besten Fall geriet Schmalja heil und gesund ins Ausland. Im schlimmsten Fall wurde er an der Grenze gefangen, dann hingerichtet oder von den Grenzposten an Ort und Stelle erschossen. Was soll man einander sagen, wenn man Abschied fürs Leben nimmt? Also verrannen die Jahre. Jonas war nun bei den Soldaten. Von Zeit zu Zeit schickte er einen Gruß. Er diente in Pskow, erfreute sich seiner guten Gesundheit und hatte keine Schwierigkeiten mit den Vorgesetzten. An einem Spätsommernachmittag betrat ein Fremder das Haus Mendelsingers. Ohne sich zu rühren, sagte er etwas, offenbar einen Gruß in einer unverständlichen Sprache. Es klang, als spräche er mit einer Kirsche im Mund. America. Shemaria. Der Fremde überreichte Mendelsinger einen Brief. Mendel öffnete den Brief und alle setzten sich. Lieber Vater, liebe Mutter, teure Miriam und guter Menuchim. Den Jonas rede ich nicht an, weil er ja beim Militär ist. Auch bitte ich euch, ihm diesen Brief nicht direkt zukommen zu lassen, denn er könnte widrige Umstände haben, wenn er mit einem Bruder korrespondiert, der ein Deserteur ist. Deshalb habe ich auch so lange gewartet und euch nicht per Post geschrieben, bis ich endlich die Gelegenheit fand, euch diesen Brief mit meinem guten Freund Mac zu schicken. Er kennt euch alle aus meinen Erzählungen. Aber er wird kein Wort mit euch sprechen können, denn nicht nur er ist ein Amerikaner, sondern seine Eltern waren auch schon in Amerika geboren und ein Jude ist er auch nicht. Und also beginne ich euch zu erzählen von Anfang bis heute. Zuerst, als ich über die Grenze kam, hatte ich nichts zu essen, nur 2 Rubel in der Tasche, aber ich dachte mir, Gott wird helfen. Von einer Triestiner Schiffsgesellschaft kam ein Mann mit einer Amtsmütze an die Grenze, um uns abzuholen. Wir waren 12 Mann, die anderen 11 hatten Geld, sie kauften sich falsche Papiere und Schiffskarten und der Agent der Schiffsgesellschaft brachte sie zum Zug. Ich ging mit. Ich dachte mir, es kann nicht schaden. Man geht mit. Auf jeden Fall werde ich sehen, wie es ist, wenn man nach Amerika fährt. Ich blieb also allein mit dem Agenten zurück, und er wundert sich, dass ich nicht auch fahre. Ich habe keine Kopeke, sage ich zu dem Agenten. Ob ich lese und schreibe, fragt er. Ein bisschen, sage ich, aber es ist vielleicht genug. Nun gut, um euch nicht lange aufzuhalten, der Mann hatte eine Arbeit für mich. Nämlich, jeden Tag, wenn die Deserteure ankommen, zur Grenze gehen, sie abholen und ihnen alles einkaufen und einreden, dass in Amerika Milch und Honig fließt. Well, ich fange an zu arbeiten und 50% von meinem Verdienst gebe ich dem Agenten, denn ich bin nur Unteragent. Nach 2 Monaten sage ich ihm, ich müsse 60% haben, sonst lege ich die Arbeit nieder. Er gibt 60. Kurz und gut, ich lerne bei meinem Wirt ein hübsches Mädchen kennen. Vega heißt sie. Und jetzt ist sie eure Schwiegertochter. Ihr Vater gab mir etwas Geld, damit ich ein Geschäft anfange. Ich aber kann und kann nicht vergessen, wie die 11 nach Amerika gefahren sind und wie ich allein zurückgeblieben bin. Ich nehme also von Vega Abschied und fahre nach Amerika. Und hier bin ich. Vor 2 Monaten ist Vega hierher gekommen. Wir haben geheiratet und sind sehr glücklich. Mac hat die Bilder in der Tasche. Im Anfang nähte ich Knöpfe an Hosen, dann bügelte ich Hosen, dann nähte ich Unterfutter in Ärmel und fast wäre ich ein Schneider geworden, wie alle Juden in Amerika. Da aber lernte ich Mac auf einem Ausflug auf Long Island kennen. Von da an begann ich, mit ihm zusammenzuarbeiten. Allerhand Geschäfte. Bis wir Versicherungen anfingen. Ich versichere Juden und er die Irländer. Ich habe sogar auch schon ein paar Christen versichert. Mac wird euch $10 von mir geben. $10 von mir geben. Davon kauft euch was für die Reise. Denn bald schicke ich euch Schiffskarten mit Gottes Hilfe. Ich umarme und küsse euch alle, euer Sohn Schmarja. Hier heiße ich Sam. Nachdem Mendelsinger den Brief beendet hatte, entstand in der Stube ein klingendes Schweigen, das sich mit der Stille des Spätsommertages zu vermischen schien und aus dem alle Mitglieder der Familie die Stimme des ausgewanderten Sohnes zu hören vermeinten. Der Amerikaner zog ein Portefeuille, entnahm ihm $10 und Fotografien, auf denen Schmalja einmal mit seiner Frau Vega zu sehen war und ein anderes Mal allein. Den $10-Schein und die Bilder überreichte der Fremde Deborah. Dann ging er rund um den Tisch und drückte jedem herzlich und heftig die Hand. Menuchim hob er mit einem hastigen Ruck in die Höhe, betrachtete den schiefen Kopf, den dünnen Hals, die blauen und leblosen Hände und die krummen Beine und setzte ihn mit einer zärtlichen und besinnlichen Geringschätzung auf den Boden, als wollte er so ausdrücken, dass merkwürdige Geschöpfe auf der Erde zu kauern hatten und nicht an Tischen zu stehen. Dann ging er breit, groß und ein wenig schwankend, die Hände in den Hosentaschen, aus der offenen Tür. Nun ist er weg. Wie viel sind denn $10? Es ist ganz gleich, wie viel $10 sind. Wir werden uns doch nichts dafür kaufen. Warum nicht? In unseren Fetzen sollen wir fahren? Wer fährt und wohin? Nach Amerika. Sam selbst hat es geschrieben. Sam? Wer ist Sam? Ja, wer ist Sam? Sam! Sam ist mein Bruder in Amerika und euer Sohn. Menuchim kann nicht nach Amerika fahren. Menuchim kann nicht fahren. Jonas diente dem Zaren in Pskow und war kein Jonas mehr. Schmarja badete an den Ufern des Ozeans und hieß nicht mehr Schmarja. Miriam sah dem Amerikaner nach und wollte auch nach Amerika. Nur Menuchim blieb, was er gewesen war, seit dem Tag seiner Geburt, ein Krüppel. Und Mendelsinger selbst blieb, was er immer gewesen war, ein Lehrer. Mach mir einen Tee, Deborah, dann will ich dir etwas sagen. Ist Miriam zu Hause? Sie geht nur spazieren, sie ist ja nicht zu halten. Tag und Nacht geht sie spazieren. Eine halbe Stunde kaum ist sie im Haus. Gott hat mich gestraft mit diesen Kindern. Hat man je in der Welt schon... Sei still. Wir werden nach Amerika fahren. Menuchim muss zurückbleiben. Wir müssen wegen Miriam weg. Mein Unglück schwebt über uns, wenn wir bleiben. Ich habe sie gestern Abend im Getreidefeld gesehen. Sie geht mit einem Kosaken. Das Teeglas fiel klirrend aus den Händen Deborahs. Menuchim regte sich in seinem dumpfen Schlaf. Dann blieb es still. Millionen Lerchen trillerten über dem Haus. unter dem Himmel. Mirjam geht mit einem Kosaken. In Russland kann sie es, in Amerika gibt es keine Kosaken. Russland ist ein trauriges Land, Amerika ist ein freies Land, ein fröhliches Land. Ich werde kein Lehrer mehr sein, der Vater eines reichen Sohnes werde ich sein. Ich werde wieder zu Kaptorak gehen. Kaptorak wird uns auch jetzt helfen. Er wird uns die nötigen Papiere und Dokumente besorgen. Tu das. Auf Kaptorak ist Verlass. 2 Wochen später rollte in einer großen Staubwolke ein kleiner zweirädriger Wagen vor das Haus Mendelsingers und brachte einen Gast. Es war Kaptorak. Er berichtete, dass die Papiere bereit waren. Sollte eine Antwort in 4 Wochen von Schmalia, genannt Sam, aus Amerika kommen, so würde die Abreise der Familie Singer gesichert sein. Aber bereits jetzt begann die Reise Mendelsingers nach Amerika. Alle Leute gaben ihm Ratschläge gegen die Seekrankheit. Ein paar Käufer erschienen, Mendels Häuschen zu besichtigen. Man war bereit, 1.000 Rubel dafür zu zahlen, eine Summe, für die Deborah 5 Jahre ihres Lebens gegeben hätte. Weißt du, Deborah, dass Menuchim zurückbleiben muss? Bei wem wird er bleiben? Bill ist verheiratet, im nächsten Monat seine Tochter an den Musikanten Vogel. Bis sie ein Kind bekommen, können die jungen Leute Menuchim behalten. Dafür geben wir ihnen die Wohnung und wir nehmen kein Geld. Ist es denn für dich eine ausgemachte Sache, dass Menuchim zurückbleibt? Es sind noch ein paar Wochen mindestens bis zu unserer Abreise. Bis dahin tut Gott sicher ein Wunder. Wenn Gott ein Wunder tun will, wird er es dich nicht vorher wissen lassen. Man muss hoffen. Fahren wir nicht nach Amerika, so geschieht ein Unglück mit Mirjam. Fahren wir nach Amerika, so lassen wir hier Menuchim zurück. Sollen wir Mirjam allein nach Amerika schicken? Wer weiß, was sie anstellt, allein und unterwegs in Amerika. Menuchim ist so krank, dass ihm nur ein Wunder helfen kann. Hilft ihm aber ein Wunder, so kann er uns folgen. Denn Amerika ist zwar sehr weit, aber es liegt dennoch nicht außerhalb der Welt. Du weißt, Mendel, was der Rabbi zu mir gesagt hat. Verlass ihn nicht, bleibe bei ihm, als wenn er ein gesundes Kind wäre. Das hat der Rabbi zu mir gesagt. Lange Jahre, Tag und Nacht, Stunde um Stunde hast du auf das verheißene Wunder gewartet. Die Toten im Jenseits haben nicht geholfen, der Rabbi hat nicht geholfen. Gott wollte nicht helfen. Unser Menuchim bleibt wahrscheinlich ein Krüppel. Wenn du ein vernünftiger Mensch wärst, Mendel, so würdest du morgen nach Gütschisk fahren und den Rabbi um Rat fragen. Ich? Was soll ich bei deinem Rabbi? Bist einmal dort gewesen, fahr noch einmal hin. Glaubst an ihn, dir wird er einen Rat geben. Du weißt, dass ich nichts davon halte. Kein Jude braucht einen Vermittler zum Herrn. Er erhört unsere Gebete, wenn wir nichts Unrechtes tun. Wenn wir aber Unrechtes tun, kann er uns strafen. Wofür straft er uns jetzt? Haben wir Unrecht getan? Warum ist er so grausam? Du lässt das, den Deborah. Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht länger mit dir reden. Und wie ist es, wenn Menuchim plötzlich gesund wird, heute oder morgen? Wenn Menuchim gesund wird, nehmen wir ihn mit. Deborah griff nach ihrem Schal und ging hinaus. Draußen stand Mirjam. Sie stand da, gerötet von der untergehenden Sonne, in einem weißen Kleid, das jetzt orangen schimmerte, mit ihren glatten, glänzenden schwarzen Haaren und sah geradeaus in die untergehende Sonne mit ihren großen schwarzen Augen, die sie weit offen hielt, obwohl sie die Sonne ja blenden musste. »Sie ist schön«, dachte Deborah. »So schön bin ich auch einmal gewesen. So schön wie meine Tochter. Was ist aus mir geworden? Mendelsingers Frau bin ich geworden. Mirjam geht mit einem Kosaken. Sie ist schön. Vielleicht hat sie recht.« Der Vater ist böse, Mirjam. Lass ihn böse sein, dein Mendelsinger. Lass ihn allein, dein Mann. Fahr mit mir nach Amerika. Lass Mendelsinger und Menuchim, den Idioten, hier. Ich habe ihn gebeten, zum Rabbi zu fahren. Er will nicht. Allein fahre ich nicht nach Gludzisk. Ich habe Angst. Einmal schon hat er mir verboten, Menuchim zu lassen. Und wenn seine Krankheit Jahre dauern sollte. Was soll ich ihm sagen, Mirjam? Soll ich ihm sagen, dass wir deinetwegen fahren müssen, weil du... Weil ich mich mit Kosaken abgebe? Sag ihm, was du willst. Soll mich gar nichts angehen. In Amerika werde ich noch eher tun, was ich will. Weil du einen Mendelsinger geheiratet hast, muss ich nicht auch einen heiraten. Hast du denn einen besseren Mann für mich? Hast du eine Mitgift für deine Tochter? Vielleicht hast du ja recht. Hilf guter Gott, dass sie recht hat. Eine Woche später rollte noch einmal Kap Turak in seinem gelben Wägelchen durch das Städtchen. Alles war da. Das Geld, die Schiffskarten, die Pässe, das Visum, das Kopfgeld für jeden und sogar das Honorar für Kap Turak. Bis zur Grenze sollte Kap Turak die Familie Singer begleiten. In 4 Wochen ging der Dampfer Neptun von Bremen nach New York. Der Krüppel Menuchim ängstigte sich. Wer kann sagen, was für einen Sturm von Ängsten und Sorgen die Seele Menuchims in diesen Tagen auszuhalten hatte. Die Seele Menuchims, die Gott verborgen hatte in dem undurchdringlichen Gewande der Blödheit. Er kroch manchmal aus seinem Winkel selbstständig bis vor die Tür, hockte an der Schwelle in der Sonne wie ein kranker Hund und blinzelte die Passanten an. Manchmal griff er unvermutet nach der Schürze seiner Mutter und knurrte. Am Sonntag um 8 Uhr morgens kommt ein Bote Kap Turaks. Es ist der Mann mit der blauen Mütze, der einst Schmarja über die Grenze gebracht hatte. Wortlos hilft er den Koffer hinausrollen und auf den Wagen stellen, ein bequemer Wagen, 4 Menschen haben Platz. Noch einmal hält Deborah Menuchim auf dem Arm. Plötzlich lässt sie von ihm. Sie setzt ihn sachte auf die Schwelle, wie man eine Leiche in einen Sarg legt, steht auf, reckt sich, lässt ihre Tränen fließen. Sie ist entschlossen, ihr Sohn bleibt. Sie wird nach Amerika fahren. Es ist kein Wunder geschehen. 6 Stunden später saßen sie in der Eisenbahn, im langsamen Personenzug, zusammen mit vielen unbekannten Menschen. Sie fuhren 3 Tage und stiegen 2-mal um. Am Nachmittag des 3. Tages kamen sie in Bremen an. In einer Reihe standen sie auf dem Bahnsteig, Blechmarken in den Händen, die Bündel vor den Füßen. Mendel, warum rührst du dich nicht? Niemand rührt sich. Warum fragst du nicht die Leute? Niemand fragt. Worauf warten wir? Ich weiß nicht, worauf wir warten. Glaubst du, ich kann mich auf den Koffer setzen? Setz dich auf den Koffer. Bald wurden sie auf das Schiff Neptun gebracht. Man erlaubte ihnen, ein paar Blicke in die Speisesäle der 1. und 2. Klasse zu werfen, ehe man sie ins Zwischendeck hineinschob. Am Vormittag des 15. Tages wurden sie ausgeladen. Deborah, Mirjam und Mendel standen eng nebeneinander, denn sie fürchteten sich zu verlieren. Auf einmal stand Schmarja vor ihnen. Alle 3 erschraken auf die gleiche Weise. Hello, old chap. Alle anderen kommen in die Quarantäne, ihr nicht. Mein Freund Mac hat es gerichtet. Er hat 2 Vettern, die sind hier bedienstet. Es war Mendel, als hätte er sich selbst in Zuchno zurückgelassen. In der Nähe Menuchims. Und während es um seine Lippen lächelte und während es seinen Kopf schüttelte, begann sein Herz langsam zu vereisen. Es pochte wie ein metallener Schlägel gegen kaltes Glas. Was gehen mich diese Leute an? Was geht mich Amerika an? Mein Sohn, meine Frau, meine Tochter, dieser Mac. Ist das noch meine Familie? Bin ich noch Mendel Singer? Wo ist mein Sohn Menuchim? Schon war er einsam. Mendel Singer. Schon war er in Amerika. Wir hätten nicht nach Amerika fahren dürfen. Sollen wir nicht umkehren, Menuchim sehen? Und das Geld? Und der Weg? Und wovon leben? Glaubst du, dass Schmarja so viel geben kann? Er ist ein guter Sohn, aber er ist nicht Vanderbilt. Es war vielleicht Bestimmung. Bleiben wir vorläufig. Menuchim werden wir hier wiedersehen, wenn er gesund werden sollte. Dennoch heftete sich der Gedanke an die Abreise in Mendel Singer fest und verließ ihn niemals. Einmal, als er seinen Sohn im Geschäft besuchte, sagte er zu ihm, »Von Menuchim hört man noch immer nichts. Im letzten Brief von Billis war kein Wort über ihn. Was glaubst du, wenn ich ihn überführe, ihn anzusehen?« »Vater, das ist unpraktisch. Wenn es möglich wäre, Menuchim hierher zu bringen, hier würde er sofort gesund.« Die Medizin in Amerika ist die beste der Welt. Gerade habe ich es in der Zeitung gelesen. Man heilt solche Krankheiten mit Einspritzungen. Einfach mit Einspritzungen. Da man ihn aber nicht hierher bringen kann, den armen Menuchim, wozu die Geldausgabe? Ich will nicht sagen, dass es ganz unmöglich ist. Aber gerade jetzt,

Ich kann reiten wie der beste Kosak und im Galopp mit den Zähnen ein Taschentuch vom Boden aufheben. Solche Sachen liebe ich. Und das Militär auch. Ich werde bleiben. Auch wenn ich ausgedient habe. Man ist versorgt, man hat zu essen. Alles befiehlt man von oben, was nötig ist. Man braucht nicht selbst zu denken. Ich weiß nicht, ob ich es so schreibe, dass ihr es ganz genau versteht. Vielleicht könnt ihr das gar nicht verstehen. Im Stall ist es warm und ich liebe Pferde. Sollte einmal einer von euch herüberkommen, so könnt ihr mich sehen. Mein Käpt'n hat gesagt, wenn ich ein so guter Soldat bleibe, kann ich ein Gesuch an den Zaren machen, das heißt an seine hochwohlgeborene Majestät, damit mein Bruder die Desertion vergeben und vergessen wird. Das wäre meine größte Freude, Schmeier in diesem Leben noch zu sehen. Wir sind ja zusammen aufgewachsen. Samjeschkin lässt euch grüßen, es geht ihm gut. Man sagt ihm manchmal, dass ein Krieg kommen wird. Sollte er wirklich kommen, so müsst ihr darauf vorbereitet sein, dass ich sterbe, so wie ich darauf vorbereitet bin, denn ich bin ein Soldat. Für diesen Fall umarme ich euch ein für allemal und für immer. Aber seid nicht traurig. Vielleicht bleibe ich ja am Leben. Euer Sohn Jonas. Mendelsinger legte die Brille ab, sah, dass Deborah weinte und ergriff nach langen Jahren zum ersten Mal wieder ihre beiden Hände. Nun, Deborah, der Herr hat uns geholfen. Der Rabbi hat recht. Der Schmerz wird Menuchim weise machen. Die Hässlichkeit gütig. Die Bitternis milde und die Krankheit stark. Das hat der Rabbi gesagt. Das hast du mir nie gesagt. Ich hatte es vergessen. Die Pferde liebt Jonas mehr als uns. Er ist noch jung. Vielleicht ist es gut, dass er die Pferde liebt. Von dir hat er die Liebe zu den Pferden nicht. Nein, das ist wahr. Geh schlafen, Deborah. Wenn Miriam nach Hause kommt, werde ich ihr den Brief zeigen. Ich bleibe heute wach. Er holte aus dem Koffer sein altes Gebetbuch. Heimisch war es in seiner Hand. Er schlug mit einem Griff die Psalmen auf und sang einen nach dem anderen. Es sang aus ihm. Er hatte die Gnade erfahren und die Freude. Auch über ihm wölbte sich Gottes breite, weite, gütige Hand. Von ihr beschirmt und ihr zu Ehren sang er einen Psalm nach dem anderen. Die Kerze flackerte in dem leisen, aber eifrigen Wind, den Mendels schaukelnder Oberkörper entfachte. Mit den Füßen schlug er den Takt zu den Versen der Psalmen. Sein Herz jubelte und sein Körper musste tanzen. Da verließen zum ersten Mal die Sorgen das Haus Mendelsingers. Vertraut waren sie ihm gewesen, wie verhasste Geschwister. 59 Jahre wurde er jetzt alt. Die Sorgen verließen ihn, der Tod näherte sich ihm. Sein Bart war weiß, sein Auge war schwach. Der Rücken krümmte sich und die Hände zitterten. Die Zufriedenheit trug er wie ein fremdes, geborgtes Kleid. Sein Sohn übersiedelte in die Gegend der Reichen. Mendel blieb in seiner Gasse, in seiner Wohnung, bei den blauen Petroleumlampen, in der Nachbarschaft der Armen, der Katzen und der Mäuse. Ein paar Freunde besuchte er tagsüber. Menkes den Obsthändler, Skowronek die Musikalienhandlung, Rottenberg den Bibelschreiber, Groschel den Schuster. Einmal in der Woche kamen seine Kinder, sein Enkel und Mac, der sich mit Miriam verlobt hatte. Er hatte ihnen gar nichts zu sagen. Sie erzählten Geschichten aus dem Theater, aus der Gesellschaft und aus der Politik. Er hörte zu und schlief ein. Mac lachte. Sam lächelte. Miriam flüsterte mit Deborah. Mendel war eine Weile wach und nickte wieder ein. Er hatte nur eine Hoffnung noch, Menuchim zu sehen. Sam oder Mac würden hinüberfahren, ihn holen. Vielleicht fuhr auch Deborah. Die Kinder redeten ihm zu, endlich das Viertel zu verlassen. Er hatte Angst. Er wollte nicht übermütig werden. Jetzt, wo alles gut zu gehen begann, durfte man nicht Gottes Zorn hervorrufen. Wann war es ihm je besser gegangen? Wozu in andere Gegenden ziehen? Was hatte man davon? Aber kaum hatten die Sorgen Mendelsinger verlassen, brach der Krieg in Europa aus. Jonas war im Krieg und Menuchim in Russland. Alle Menschen, die an den politischen Nachmittagen bei Skowronek gewettet hatten, dass Amerika neutral bleiben würde, verloren die Wette, und Mendelssohn Sam nahm freiwillig an dem Krieg teil. Vom Roten Kreuz erfuhr Mendel, dass Jonas verschollen sei. Verschollen heißt nicht tot, verschollen kann gefangen genommen heißen, desertiert oder in der Gefangenschaft verwundet. Aber warum schreibt Sam schon so lange nicht? Sam hätte nicht in den Krieg gehen sollen. Das verstehst du nicht, Mendel. Amerika ist nicht Russland. Amerika ist ein Vaterland. Jeder anständige Mensch ist verpflichtet, für das Vaterland in den Krieg zu gehen. Mac ist gegangen, Sam hat nicht bleiben können. Außerdem ist er Gott sei Dank beim Regimentsstab. Dort fällt man nicht. Denn wenn man zulassen sollte, dass alle hohen Offiziere fallen, würde man gar nicht siegen. Und Sam ist Gott sei Dank neben den hohen Offizieren. Einen Sohn habe ich dem Zaren gegeben. Es wäre genug gewesen. Der Zar ist etwas anderes. Amerika ist etwas anderes. Sam ist ein schöner Soldat. Vielleicht ist Amerika ein Vaterland, der Krieg vielleicht eine Pflicht, die Feigheit eine Schande und der Tod beim Regimentsstab vielleicht ausgeschlossen. Aber dennoch bin ich der Vater. Ich hätte ihn nicht gehen lassen dürfen. Ich hätte ein Wort sagen müssen. Bleib, Sam, hätte ich sagen müssen. Lange Jahre habe ich gewartet, um einen Zipfel vom Glück zu sehen. Nun ist Jonas bei den Soldaten. Wer weiß, was mit Menuchim geschehen wird. Du hast eine Frau, ein Kind und ein Geschäft. Bleib, Sam, das hätte ich sagen müssen. Vielleicht wäre er dann bei uns geblieben. Eines Tages, es war ein Wochentag, Anfang Februar, Mendel und seine Frau Deborah saßen beim Mittagstisch, trat Miriam ein. Guten Tag, Mutter. Guten Tag, Vater. Ein Unglück ist geschehen. Mac ist zurückgekommen. Er hat Sams Uhr gebracht. Und die letzten Grüße. Deborah sitzt, als ob nichts geschehen wäre, ruhig auf dem Sessel. Ihre Augen sind trocken und leer, wie zwei dunkle Stückchen Glas. Sie sitzt dem Fenster gegenüber und es sieht aus, als zählte sie die Schneeflocken. Es ist still. Man hört das harte Ticken der Uhr. Plötzlich beginnt Deborah, sich ganz langsam mit schleichenden Fingern die Haare zu raufen. Sie zieht eine Haarflechte nach der anderen über das Gesicht, das bleich ist und ohne Regung wie aufgequollener Gips. Dann reißt sie eine Strähne nach der anderen aus, fast in demselben Tempo, in dem draußen die Schneeflocken niederfallen. Schon zeigen sich zwei, drei weiße Inseln inmitten des Haars, ein paar talergroße Flecken der nackten Kopfhaut und ganz winzige Tröpfchen roten Blutes. Niemand rührt sich. Die Uhr tickt, der Schnee fällt und Deborah reißt sich sachte die Haare aus. Dann fällt Deborah vom Sessel. Sie liegt, eine gekrümmte, weiche Masse auf dem Boden. Sie ist tot. Auch Menuchim ist gestorben. Allein, unter Fremden. Du hast es gut, Deborah. Es ist nur schade, dass du keinen Sohn hinterlassen hast. Ich selbst muss das Totengebet sagen. Ich werde aber bald sterben. Und niemand wird uns beweinen. Wie zwei kleine Stäubchen wurden wir verweht. Wie zwei kleine Fünkchen sind wir erloschen. Ich habe Kinder gezeugt. Dein Schoß hat sie geboren. Der Tod hat sie genommen. Voller Not und ohne Sinn war dein Leben. In jungen Jahren habe ich dein Fleisch genossen. In späteren Jahren habe ich es verschmäht. Vielleicht war das unsere Sünde. Weil nicht die Wärme der Liebe in uns war, sondern zwischen uns der Frost der Gewohnheit, starb alles um uns, verkümmerte alles und wurde verdorben. Du hast es gut, Deborah. Der Herr hat Mitleid mit dir gehabt. Du bist eine Tote und begraben. Mit mir hat er kein Mitleid, denn ich bin ein Toter und lebe. Er ist der Herr, er weiß, was er tut. Wenn du kannst, bete für mich, dass man mich auslösche aus dem Buch der Lebendigen. Am Morgen des 8. Tages, als Mendel von seiner Trauer aufstand, kam seine Schwiegertochter Vega in Begleitung eines Mr. Glück. Mr. Singer, unten ist der Wagen. Sie müssen sofort mit uns kommen. Mit Miriam ist etwas passiert. Gut, gib mir meinen Mantel. Zum ersten Mal betrat er die Wohnung seines toten Sohnes. Man schob ihn in ein Zimmer. Da ist Mendel Singer. Da lag Miriam in einem breiten weißen Bett. Ihre Haare flossen lose in einer funkelnden blauen Schwärze über die weißen Kissen. Guten Tag, Mendel Singer. Du bist mein Vater. Ich kann's dir erzählen. Ich liebe Mac. Aber ich hab ihn betrogen. Mit Mr. Glück habe ich geschlafen. Ja, mit Mr. Glück. Glück ist mein Glück. Mac ist mein Mac. Mendel Singer gefällt mir auch. Sie ist verrückt. Und wenn du willst, kannst du... Sie hat ohne Männer nicht leben können. Sie ist verrückt. Wir haben den Arzt kommen lassen. Und der Arzt hat gemeint, wir werden sie in eine Anstalt bringen müssen. Ich habe es gewusst. Seit jenem Abend, an dem sich Miriam mit einem Kosaken eingelassen hatte, habe ich es gewusst. Der Teufel ist in sie gefahren. Wir werden für sie beten, dass er sie wieder verlasse. Einmal hat mir Sam gesagt, dass die Medizin in Amerika die beste der Welt ist. Jetzt kann sie nicht helfen. Gott kann helfen. Sagt, habt ihr schon gesehen, dass Gott einem Mendel Singer geholfen hätte? Gott kann helfen. Du wirst jetzt bei uns wohnen, Schwiegervater. Ich werde nicht bei euch wohnen, mein Kind. Du wirst dir einen Mann nehmen, Vega. Du sollst nicht ohne Mann sein. Dein Kind soll nicht ohne Vater sein. Ich bin ein alter Jude, Vega. Bald werde ich sterben. Hör zu, Vega, meine Schwiegertochter. Mac war Schmarjas Freund. Miriam hat er geliebt. Ich weiß, er ist kein Jude, aber ihn sollst du heiraten, nicht den Mr. Glück. Hör zu, Vega. Wundert es dich, dass ich so rede, Vega? Wundere dich nicht, ich bin nicht verrückt. Alt bin ich geworden. Ein paar Welten habe ich zugrunde gehen sehen. Endlich bin ich klug geworden. Alle die Jahre war ich ein törichter Lehrer. Nun weiß ich, was ich sage. Er fühlte sich leicht. Leichter als jemals in all seinen Jahren. Er hatte alle Beziehungen gelöst. Es fiel ihm ein, dass er schon seit Jahren einsam war. Einsam war er seit dem Augenblick gewesen, an dem die Lust zwischen seinem Weib und ihm aufgehört hatte. Allein war er. Allein. Frau und Kinder waren um ihn gewesen und hatten ihn verhindert, seinen Schmerz zu tragen. Wie unnütze Pflaster, die nicht heilen, waren sie auf seinen Wunden gelegen und hatten sie nur verdeckt. Jetzt, endlich, genoss er sein Weh mit Triumph. Es galt nur noch eine Beziehung zu kündigen. Er ging in die Küche, raffte Zeitungspapier und Kienspäne zusammen und machte ein Feuer auf der offenen Herdplatte. Als das Feuer eine ansehnliche Höhe und Weite erreichte, ging Mendel mit starken Schritten zum Schrank und entnahm ihm das rotsamtene Säckchen, in dem seine Gebetriemen lagen, sein Gebetmantel und seine Gebetbücher. Oh, so, so, ist es mit Mendel Singer. Er hat keinen Sohn, er hat keine Tochter, hat kein Weib, er hat keine Heimat, hat kein Geld. Gott sagt, ich habe Mendel Singer gestraft. Wofür straft er? Gott. Warum nicht Lemmel, den Fleischer? Warum straft er nicht Skowronek? Warum straft er nicht Menkes? Nur Mendel straft er. Mendel hat den Tod, Mendel hat den Wahnsinn, Mendel hat den Hunger. Alle Gaben Gottes hat Mendel aus. Aus, aus. Ist das mit Mendel Singer? Da die Nachbarn Mendel also schreien und poltern hörten und da sie den graublauen Rauch durch die Ritzen und Spalten seiner Tür in den Treppenflur dringen sahen, klopften sie bei Mendel Singer an. Was ist mit dir, Mendel? Warum machst du Feuer, Mendel? Warum willst du das Haus anzünden? Ich will mehr verbrennen als nur ein Haus und mehr als nur einen Menschen. Ihr werdet staunen, wenn ich euch sage, was ich wirklich zu verbrennen im Sinn hatte. Ihr werdet staunen und sagen, auch Mendel ist verrückt, wie seine Tochter. Aber ich versichere euch, ich bin nicht verrückt. Ich war verrückt. Mehr als 60 Jahre war ich verrückt. Heute bin ich es nicht. Also sag uns, was du verbrennen willst. Gott will ich verbrennen. Lästere nicht, Mendel. Du weißt besser als ich, denn du hast viel mehr gelernt. Dass Gottes Schläge einen verborgenen Sinn haben. Wir wissen nicht, wofür wir gestraft werden. Ich aber weiß es, Gavronik. Gott ist grausam. Und je mehr man ihm gehorcht, desto strenger geht er mit uns um. Er ist mächtiger als die Mächtigen. Mit dem Nagel seines kleinen Fingers kann er ihnen den Garaus machen. Aber er tut es nicht. Nur die Schwachen vernichtet er gerne. Die Schwäche eines Menschen reizt seine Stärke. Und der Gehorsam weckt seinen Zorn. Er ist ein großer, grausamer Isprawnik. Befolgst du seine Gesetze, so sagt er, du habest sie zu deinem Vorteil befolgt. Und verstößt du nur gegen ein einziges Gebot, so verfolgt er dich mit 100 Strafen. Willst du ihn bestechen, so macht er dir den Prozess, und gehst du redlich mit ihm um, so lauert er auf die Belohnung. In ganz Russland gibt es keinen böseren Isprawnik. Erinnere dich, Mendel. Erinnere dich an Hiob. Ihm ist Ähnliches geschehen wie dir. Er saß auf der nackten Erde, Asche auf dem Haupt, und seine Wunden taten ihm so weh, dass er sich wie ein Tier auf dem Boden wälzte. Auch er lästerte Gott. Und doch war es nur eine Prüfung gewesen. Was wissen wir, Mendel, was oben vorgeht? Vielleicht kam der Böse vor Gott und sagte wie damals, man muss einen Gerechten vorführen. Und der Herr sagte, versuch es mit Mendel, meinem Knecht. Und da siehst du auch, dass dein Vorwurf ungerecht ist. Denn Hiob war kein Schwacher, als Gott ihn zu prüfen begann, sondern ein Mächtiger. Und auch du warst kein Schwacher, Mendel. Dein Sohn hatte ein Kaufhaus, ein Warenhaus. Er wurde reicher von Jahr zu Jahr. Dein Sohn Menuchim wurde beinahe gesund. Und fast wäre er auch nach Amerika gekommen. Du warst gesund, dein Weib war gesund. Deine Tochter war schön und bald hättest du einen Mann für sie gefunden. Warum zerreißt du mir das Herz, Menkes? Warum zählst du mir auf, was alles gewesen ist, jetzt, da nichts mehr ist? Meine Wunden sind noch nicht vernarbt und schon reißt du sie auf. Mendelsinger hat recht. Dein Herz ist zerrissen, Mendel, ich weiß es. Weil wir aber über alles mit dir sprechen dürfen und weil du weißt, dass wir deine Schmerzen tragen, als wären wir deine Brüder, wirst du uns da zürnen, wenn ich dich bitte, an Menuchin zu denken. Vielleicht, lieber Mendel, hast du Gottes Pläne zu stören versucht, weil du Menuchin zurückgelassen hast. Ein kranker Sohn war dir beschieden und ihr habt getan, als wäre es ein böser Sohn. Und was, Rottenberg, willst du mit dem Beispiel Hiobs? Habt ihr schon wirkliche Wunder gesehen mit euren Augen? Wunder, wie sie am Schluss von Hiob berichtet werden? Soll mein Sohn Schmaria aus dem Massengrab in Frankreich auferstehen? Soll mein Sohn Jonas aus seiner Verschollenheit lebendig werden? Soll meine Tochter Miriam plötzlich gesund aus der Irrenanstalt heimkehren? Und wenn sie heimkehrt, wird sie dann noch einen Mann finden und ruhig weiterleben können, wie eine, die niemals verrückt gewesen ist? Soll mein Weib Deborah sich aus dem Grab erheben, noch ist es feucht? Soll mein Sohn Menuchim mitten im Krieg aus Russland hierher kommen, gesetzt den Fall, dass er noch lebt? Denn es ist nicht richtig, Rottenberg, dass ich Menuchim böswillig zurückgelassen habe. Und um ihn zu strafen, aus anderen Gründen, meiner Tochter wegen, die angefangen hatte, sich mit Kosaken abzugeben, mit Kosaken, mussten wir fort. Und warum war Menuchim krank? Schon seine Krankheit war ein Zeichen, dass Gott mir zürnt. Und der erste der Schläge, die ich nicht verdient habe. Obwohl Gott alles kann, so ist doch anzunehmen, dass er die ganz großen Wunder nicht mehr tut, weil die Welt ihrer nicht mehr wert ist. Deine Frau Deborah kann nicht lebendig werden. Dein Sohn Schmaria kann nicht lebendig werden. Aber Menuchim lebt wahrscheinlich und nach dem Krieg kannst du ihn sehen. Dein Sohn Jonas ist vielleicht in Kriegsgefangenschaft und nach dem Krieg kannst du ihn sehen. Deine Tochter kann gesund werden. Die Verwirrung wird von ihr genommen werden. Schöner kann sie sein als zuvor. Und einen Mann wird sie bekommen und sie wird dir Enkel gebären. Und einen Enkel hast du, den Sohn Schmarjas. Nimm deine Liebe zusammen, die du bis jetzt für alle Kinder hattest, für diesen einen Enkel. Und du wirst getröstet werden. Zwischen mir und meinem Enkel ist das Band zerrissen. Denn Schmaria ist tot, mein Sohn und der Vater meines Enkels. Meine Schwiegertochter Vega wird einen anderen Mann heiraten. Mein Enkel wird einen neuen Vater haben, dessen Vater ich nicht bin. Das Haus meines Sohnes ist nicht mein Haus. Ich habe dort nichts zu suchen. Meine Anwesenheit bringt Unglück und meine Liebe zieht den Fluch herab, wie ein einsamer Baum im flachen Felde den Blitz. Was aber Mirjam betrifft, so hat mir der Doktor selbst gesagt, dass die Medizin ihre Krankheit nicht heilen kann. Jonas ist wahrscheinlich gestorben und Menuchin war krank, auch wenn es ihm besser ging. Mitten in Russland, in einem so gefährlichen Krieg, wird er bestimmt zugrunde gegangen sein. Nein, meine Freunde, ich bin allein und ich will allein sein. Alle Jahre habe ich ihn gefürchtet. Jetzt kann er mir nichts machen. Alle Pfeile aus seinem Köcher haben mich schon getroffen. Er kann mich nur noch töten. Aber dazu ist er zu grausam. Ich werde leben, leben, leben. Aber seine Macht ist in dieser Welt und in der anderen. Wehe dir, Mendel, wenn du tot bist. Ich habe keine Angst vor der Hölle. Meine Haut ist schon verbrannt, meine Glieder sind schon gelähmt und die bösen Geister sind meine Freunde. Alle Qualen der Hölle habe ich schon gelitten. Gütiger als Gott ist der Teufel. Da er nicht so mächtig ist, kann er nicht so grausam sein. Ich habe keine Angst, meine Freunde. Da verstummten die Freunde. Aber sie wollten Mendel nicht allein lassen, und also blieben sie schweigend sitzen. Sie blieben die ganze Nacht. Es war still. Der und jener schlief auf seinem Sitz ein, schnarchte und erwachte von seinen eigenen Geräuschen gestört und nickte wieder ein. Nur Mendel schlief nicht. Die Augen weit offen sah er auf das Fenster, hinter dem die dichte Schwärze der Nacht endlich schütter zu werden begann. Dann grau, dann weißlich. 6 Schläge erklangen aus dem Innern der Uhr. Da erwachten die Freunde, einer nach dem anderen. Und ohne dass sie sich verabredet hätten, ergriffen sie Mendel bei den Armen und führten ihn hinunter. Sie brachten ihn in die Hinterstube des Kovronex und betteten ihn auf ein Sofa. Hier schlief er ein. Seit diesem Morgen blieb Mendelsinger bei den Skowronex. Er betete nicht mehr, und man erzählte sich von ihm, dass er oft in das italienische Viertel hinüberging, um Schweinefleisch zu essen und Gott zu ärgern. Und obwohl sie überzeugt waren, dass der alte Mendelsinger nicht mehr über seinen ganzen Verstand zu verfügen imstande war, konnten die Juden doch nicht umhin, Bewunderung in ihr Mitleid zu mischen und Andacht vor der Heiligkeit des Wahns. Was ist das mit Mendelsinger? Hat keinen Sohn, hat keine Tochter, hat kein Weib, hat kein Geld, hat kein Haus, er hat keinen Gott. Aus, aus, aus. Ist es mit Mendelsinger? Und Mirjam wird nicht mehr gesund werden. Mendels Gestalt wurde kleiner und kleiner. Die Schöße seines Rockes wurden länger und länger und berührten, wenn Mendel ging, nicht mehr die Schäfte der Stiefel, sondern fast schon die Knöchel. Der Bart, der früher nur die Brust bedeckt hatte, reichte bis zu den letzten Knöpfen des Kaftans. Der Schirm der Mütze aus schwarzem, nunmehr grünlichem Rips war weich und dehnbar geworden und hing schlaff über Mendelsingers Augen, einem Lappen nicht unähnlich. Also ging er schief und gekrümmt durch die Gasse, ein baufälliger Mensch, die Knie geknickt und mit schlurfenden Sohlen. Die Neuigkeiten der Welt und die Wochentage und Feste der anderen rollten an ihm vorbei wie Wagen an einem alten, abseitigen Haus. Deine Schwiegertochter heiratet Mendelsinger. Ganz recht. Aber sie heiratet Meg. Das habe ich ihr geraten. Das Geschäft geht gut. Es ist nicht mein Geschäft. Meg hat uns wissen lassen, dass er dir Geld geben will. Ich will kein Geld. Dann gute Nacht, Mendel. Gute Nacht, Skowronek. Eines Tages war der Krieg zu Ende. Das Viertel war leer. Die Menschen waren fortgegangen, die Friedensfeiern zu sehen und die Heimkehr der Regimenter. Viele hatten Mendel aufgetragen, auf die Häuser zu achten. Ein kleiner, stiller Friede war über Mendel gekommen, und zum ersten Mal ging er an einen der braunen Grammophonkästen. Er hatte schon gesehen, wie man das Instrument aufdrehte. Mendel wird sich heute auch ein Fest machen. Eine Platte werde ich auflegen. macht ihn hartsichtig weh. Die ganze Welt höre ich jetzt. Hätt er von dem bitteren Geurl nicht zerbrochen. Niemals habe ich ein Lied wie dieses hier gehört. Und überlebt der Mensch sein Kränk. Mendel, was spielst du hier? Wird stark er sein und reich. Nach Skowronek, wie das Liedchen heißt. Das sind die neuen Platten. Heute habe ich sie gekauft. Das Lied heißt... Es heißt Menuchims Lied. Ich weiß, woran du denkst, Mendel. Ja. Der Weg macht von einem Menschen nach Hoffen, die macht ihm hartsichtig weh. Schönes Lied. Ja. Hätt er von dem bitteren Geurl nicht zerbrochen. Ein sehr schönes Lied. Und überlebt der Mensch sein Kränk. Wird stark und sie hörten es 16 Mal, bis sie es auswendig konnten. Mendel schien seinen Freunden wie den Nachbarn in diesem Frühling verändert. Er wird kindisch, er ist schon alt. Er hat alles vergessen. Es ist eine Freude vor dem Tod. Seitdem die neuen Platten gekommen sind, ist unser Mendel ein anderer Mensch. Ich ertappe ihn manchmal, wie er selbst ein Grammophon aufzieht. Alt und kindisch ist er geworden. Alt werden wir alle. Ich bin genauso alt wie Mendel. Aber Mendel Singer hatte Zeit. Ziemlich lange noch musste er leben. Vor ihm lag der große Ozean. Noch einmal musste er ihn überqueren. Das ganz große Meer wartete auf Mendel. Ist Menuchim tot? So liegt er auf dem kleinen Friedhof und wartet. Auch Mendel wird sich hinlegen. Ungeachtet der Käfer und der Würmer, der Laubfrösche und der Heuschrecken, wird Mendel imstande sein, sich auf die nackte Erde zu legen. Dröhnen werden die Kirchenglocken und ihn an das lauschende Licht in Menuchims Augen erinnern. So schläft Mendel ein. Am anderen Morgen wird er von Skowronek geweckt. Der Frisch vom Eiscremesalon hat dir etwas sehr Wichtiges zu sagen. Du sollst sofort zu ihm hinübergehen. Was für eine wichtige Sache ist es? Ich mische mich nicht in fremde Angelegenheiten. Geh nur zu Frisch. Mendels Füße hasteten wie von selbst in den Laden. Er öffnete die Tür, die eine schrille Glocke in Bewegung setzte, und fand nicht mehr die Kraft, die Tür zu schließen, so dass die Alarmklingel unaufhörlich lärmte und Mendel betäubt in ihrem gewaltsamen Lärm gefangen blieb, unfähig, sich zu rühren. Mr. Frisch selbst schloss die Tür. Schnell ein Soda mit Himbeer für Mr. Singer. Danke, danke, ich trinke nichts. Sie werden mir doch keinen Korb geben. Gestern, Mr. Singer, war ich im Konzert. Nun, ich habe ja viel Musik gehört, aber so etwas ist noch nicht da gewesen. 32 Musikanten, verstehen Sie? Und fast alle aus unserer Gegend. Und sie spielten jüdische Melodien, verstehen Sie? Das Herz wird warm. Ich habe geweint. Sie spielten am Schluss Menuchims Lied, Mr. Singer. Sie kennen es vom Grammophon her. Ein schönes Lied, nicht wahr? Ja, ja, ein schönes Lied. In der Pause gehe ich zu den Musikanten. Es ist voll. Alle drängen sich zu den Musikanten. Der und jener findet einen Freund und ich auch, Mr. Singer, ich auch. Ich finde, aber trinken Sie doch nur, Mr. Singer. Ich finde meinen leiblichen Vetter, den Berkowitsch aus Kovno, den Sohn meines Onkels. Und wir küssen uns und wir reden. Und plötzlich sagt Berkowitsch, kennst du hier einen alten Mann namens Mendel Singer? Ja, erwidere ich ihm, ich kenne einen Mendel Singer aus Zuchno. Das ist er, sagt Berkowitsch. Unser Kapellmeister ist ein großer Komponist, noch jung und ein Genie. Von ihm kommen die meisten Musikstücke, die wir spielen. Der heißt Alexei Kossak und ist aus Zuchno. Kossak? Meine Frau ist eine geborene Kossak. Es ist ein Verwandter. Ja, und es scheint, dass Kossak sie sucht. Er will Ihnen wahrscheinlich etwas mitteilen. Und ich soll Sie fragen, ob Sie es hören wollen. Entweder Sie gehen zu ihm ins Hotel oder ich schreibe Berkowitsch Ihre Adresse. Ich danke Ihnen, Mr. Frisch. Aber es ist nicht so wichtig. Dieser Kossak wird mir alle traurigen Sachen erzählen, die ich schon weiß. Und außerdem, ich will Ihnen die Wahrheit sagen. Ich habe schon daran gedacht, mich mit Ihnen zu beraten. Ihr Bruder hat doch eine Schiffskartenagentur. Ich will nach Haus. Nach Zuchno. Es ist nicht mehr Russland. Die Welt hat sich verändert. Was kostet eine Schiffskarte heute und was für Papiere muss man haben? Reden Sie mit Ihrem Bruder, aber sagen Sie niemandem was. Ich werde mich erkundigen. Aber Sie haben bestimmt nicht so viel Geld. Und in Ihrem Alter. Vielleicht sagt Ihnen dieser Kossak etwas. Vielleicht nimmt er Sie mit. Er bleibt nur kurze Zeit in New York. Soll ich dem Berkowitsch Ihre Adresse geben? Denn wie ich Sie kenne, Sie gehen nicht ins Hotel. Nein, ich werde nicht hingehen. Schreiben Sie ihm, wenn Sie wollen. Einen Moment noch, Mr. Singer. Ich habe das Programm mitgenommen. Da ist das Bild dieses Kossak. Ein schöner junger Mann. Er wollte die Fotografie sofort zurückgeben, aber er behielt sie und starrte darauf. Breit und weiß war die Stirn unter der Schwärze der Haare, wie ein glatter, besonnter Stein. Die Augen waren groß und hell. Sie blickten Mendelsinger geradeaus an, er konnte sich nicht von ihnen befreien. Alt waren sie und jung zugleich. Die Welt spiegelte sich in ihnen. Es war Mendelsinger, als ob er beim Anblick dieser Augen selbst jünger würde. Lange sah Mendel das Bild an. Ich werde es nach Hause mitnehmen, wenn Sie erlauben, Mr. Frisch. Und er faltete das Papier zusammen und ging. Er ging um die Ecke, entfaltete das Programm, sah es an und steckte es wieder ein. Eine lange Zeit schien ihm seit der Stunde vergangen zu sein, in der er den Eiscremesalon betreten hatte. Er ging in den Laden Skowroneks. Ein Verwandter meiner Frau sucht mich hier in Amerika. Ich habe Frisch die Erlaubnis gegeben, ihm die Adresse mitzuteilen. Es ist gut so. Und morgen am ersten Osterabend wirst du bei uns essen. Wie alle Jahre. Es wird das letzte Mal sein. Von heute in einem Jahr werde ich in Zuchno sein. Lebendig oder tot? Lieber tot. Als erster der Gäste kam er am nächsten Abend, aber als letzter setzte er sich an den Tisch. Und kaum eine Minute, nachdem Mendel sich gesetzt hatte, klopfte es. Skowronek erhob sich mit einiger Mühe aus seinen Pölstern. Er ging zur Tür und öffnete. Da stand ein großgewachsener Fremder im halbdunklen Flur. Der Fremde trat ein. Es ist ein feiner Mann, dachte Skowronek, und er knöpfte, ohne ein Wort zu sagen, dem Fremden den Mantel auf. Ich heiße Alexei Kossak. Ich bitte um Entschuldigung. Ich bitte sehr um Entschuldigung. Man hat mir gesagt, dass sich ein gewisser Mendelsinger aus Zuchno bei Ihnen aufhält. Ich möchte ihn sprechen. Das bin ich, Herr Kossak. Ich habe schon von Ihnen gehört. Ein Verwandter sind Sie. Legen Sie bitte ab und setzen Sie sich mit uns an den Tisch. Still und schmal saß der Gast gegenüber von Mendelsinger. Mendel betrachtete ihn unaufhörlich. Unermüdlich sah Alexei Kossak auf Mendelsinger. Mendel suchte die Augen des Fremden. In diesem Angesicht war Mendelsinger alles fremd, nur die Augen hinter den randlosen Gläsern waren ihm nahe. Die Mahlzeit begann. Man aß in wenig festlicher Eile dem Ende der Feier zu, und jeden zweiten Bissen begleitete ein höfliches Wort des Fremden oder seiner Wirte. Mendel sprach nicht. Nun waren sie bald fertig. Die Kerzen waren bis zur Hälfte abgebrannt, der Tisch war nicht mehr glatt und feierlich. Flecken und Speisereste sah man auf dem weißen Tischtuch. Nun, Herr Alexei, was wollen Sie mir erzählen? Ihr hättet längst von mir Nachricht gehabt, Herr Mendelsinger. wenn ich eure Adresse gewusst hätte. Aber nach dem Kriege wusste sie niemand mehr. Biles Schwiegersohn, der Musikant, ist an Typhus gestorben. Euer Haus in Zuchno stand leer, denn die Tochter Biles war zu ihren Eltern, die damals schon in Dubno wohnten, geflohen, und in Zuchno, eurem Haus, waren österreichische Soldaten. Nun, nach dem Kriege schrieb ich an meinen Manager hierher, aber der Mann war nicht geschickt genug. Er schrieb mir, dass ihr nicht zu finden seid. Schade um Billes Schwiegersohn. Und nun habe ich eine angenehme Nachricht. Ich habe euer Haus gekauft, vom alten Billes, vor Zeugen und aufgrund einer amtlichen Einschätzung. Und das Geld will ich euch auszahlen. Wie viel macht es? $300. Ich danke Ihnen. Und was euren Sohn Jonas betrifft, so ist er seit dem Jahre 1915 verschollen. Niemand konnte etwas über ihn sagen. Weder in Petersburg, noch in Berlin, noch in Wien, noch beim Schweizer Roten Kreuz. Ich habe überall angefragt und anfragen lassen. Aber vor 2 Monaten traf ich einen jungen Mann aus Moskau. Er kam eben als Flüchtling über die polnische Grenze, denn, wie ihr wisst, gehört Zuchno jetzt zu Polen. Und dieser junge Mann war Jonas' Regimentskamerad gewesen. Er sagte mir, dass er einmal durch Zufall gehört hat, dass Jonas lebt und in der weißgardistischen Armee kämpft. Nun ist es wohl ganz schwer geworden, etwas über ihn zu erfahren, aber ihr dürft die Hoffnung immer noch nicht aufgeben. Mendel wollte eben den Mund auftun, um nach Menuchin zu fragen. Aber sein Freund Skowronek, der Mendels Frage vorausahnte, eine traurige Antwort für sicher hielt und bestrebt war, betrübliche Gespräche an diesem Abend zu vermeiden oder sie wenigstens, solange es ging, zu verschieben, kam Mendelsinger zuvor. Nun, Herr Kosak, da wir das Vergnügen haben, einen so großen Mann wie Sie bei uns zu sehen, machen Sie uns vielleicht noch die Freude, etwas aus Ihrem Leben zu erzählen. Wie kommt es, dass Sie den Krieg, die Revolution und alle Gefahren überstanden haben? Ich habe nichts Besonderes erlebt. Als Kind war ich lange krank. Mein Vater war ein armer Lehrer, wie Herr Mendelsinger, mit dessen Frau ich ja verwandt bin. Kurz, meiner Krankheit wegen und weil wir arm waren, kam ich in eine große Stadt, in ein öffentliches medizinisches Institut. Man behandelte mich gut, ein Arzt hatte mich besonders gern. Ich wurde gesund und der Doktor behielt mich in seinem Haus. Dort setzte ich mich eines Tages ans Klavier und spielte aus dem Kopf einige Lieder. Und die Frau des Doktors schrieb die Noten zu meinen Liedern. Der Krieg war mein Glück. Denn ich kam zur Militärmusik und wurde Dirigent einer Kapelle, blieb die ganze Zeit in Petersburg und spielte ein paar Mal beim Zaren. Meine Kapelle ging mit mir nach der Revolution ins Ausland. Ein paar fielen ab, ein paar neue kamen dazu. In London machten wir einen Kontrakt mit einer Konzertagentur und so ist mein Orchester entstanden. Wir alle kennen Ihre Lieder schon lange. Menuchims Lied ist doch von Ihnen. Ja, es ist von mir. Herr Singer, Ihre Frau ist tot? Ja. Und soviel ich weiß, haben Sie noch eine Tochter? Sie ist leider durch den Tod der Mutter und des Bruders Sem verwirrt geworden und in der Anstalt. Der Fremde ließ wieder den Kopf sinken. Mendelsinger erhob sich. Er wollte nach Menuchin fragen, aber er hatte nicht den Mut dazu. Skowronek fühlte, dass die Frage nicht mehr aufzuschieben war. Mein Freund Mendel hatte noch einen armen, kranken Sohn namens Menuchin. Was ist mit ihm geschehen? Menuchin lebt. Es klingt nicht wie eine Antwort. Es klingt wie ein Ruf. Unmittelbar darauf bricht ein Lachen aus Mendelsingers Brust. Alle erschrecken und sehen starr auf den Alten. Mendel sitzt zurückgelehnt auf dem Sessel, schüttelt sich und lacht. Sein Bart bewegt sich heftig, flattert beinahe wie eine weiße Fahne und scheint ebenfalls zu lachen. Aus Mendels Brust dröhnt und kichert es abwechselnd. Dann verwandelt sich Mendels Lachen in Weinen. Er schluchzt und die Tränen fließen aus den alten, halbverhüllten Augen in den wild wuchernden Bart, verlieren sich im wüsten Gestrüpp. Andere bleiben lange und rund und voll wie gläserne Tropfen in den Haaren hängen. Endlich beruhigt sich Mendel. Menuchin lebt. Menuchim lebt. Er ist gesund, es geht ihm sogar gut. Mendel faltet die Hände. Er hebt sie, so hoch er kann, dem Plafond entgegen. Er möchte aufstehen. Er hat das Gefühl, dass er jetzt aufstehen müsste, gerade werden, wachsen, groß und größer werden, über das Haus hinauf und mit den Händen den Himmel berühren. Er kann die gefalteten Hände nicht mehr lösen. Er blickt zu Skowronek und der alte Freund weiß, was er jetzt zu fragen hat an Mendelstadt. Wo ist Menuchim jetzt? Ich selbst bin Menuchim. Alle erheben sich plötzlich von den Sitzen. Mendel selbst steht so heftig auf, dass hinter ihm der Stuhl mit lautem Krach hinfällt. Er geht, er eilt, er hastet, er hüpft zu Kossak, dem einzigen, der sitzen geblieben ist. Mendel sinkt vor dem sitzenden Menuchim nieder. Er sucht mit unruhigem Mund und wehendem Bart die Hände seines Sohnes. Seine Lippen küssen, wo sie hintreffen, die Knie, die Schenkel, die Weste Menuchims. Mendel steht wieder auf, hebt die Hände und beginnt, als wäre er plötzlich blind geworden, mit heftigen Fingern das Gesicht des Sohnes abzutasten. Steh auf, Vater. Er greift Mendel unter die Arme, hebt ihn hoch und setzt ihn auf den Schoß, wie ein Kind. Jetzt sitzt Mendel auf dem Schoß seines Sohnes, lächelt in die Runde, jedem ins Angesicht. Der Schmerz wird ihn weise machen, die Hässlichkeit gütig, die Bitternis milde und die Krankheit stark. Skowronek verlässt den Tisch, legt seinen Kittel ab, zieht seinen Mantel an. Er geht von Haus zu Haus, er holt Menkes und Rottenberg. Mendel geht ihnen entgegen und drückt ihnen stumm die Hände. Mendel, wir sind gekommen, dich in deinem Glück zu sehen, wie wir dich in deinem Unglück gesehen haben. Erinnerst du dich, wie du geschlagen warst? Wir trösteten dich, aber wir wussten, dass es umsonst war. Nun erlebst du ein Wunder am lebendigen Leibe. Wie wir damals mit dir traurig waren, so sind wir heute mit dir fröhlich. Groß sind die Wunder, die der Ewige vollbringt, heute noch, wie vor einigen tausend Jahren. Gelobt sei sein Name. Ich danke euch. Ohne eure Hilfe hätte ich diese Stunde nicht erlebt. Seht euch meinen Sohn an. Ein edler, junger Mann ist dein Sohn. Man sieht, dass er ein besonderer ist. Ich habe kein Haus, mein Sohn. Du kommst zu deinem Vater und ich weiß nicht, wo dich schlafen legen. Ich möchte dich mitnehmen, Vater. Ich weiß nicht, ob du fahren darfst, weil ja Feiertag ist. Ja, er darf fahren. Er darf fahren. Ich glaube, dass ich mit dir fahren darf. Schwere Sünden habe ich begangen. Der Herr hat die Augen zugedrückt. Einen Isbravnik habe ich ihn genannt. Er hat sich die Ohren zugehalten. Er ist so groß, dass unsere Schlechtigkeit ganz klein wird. Ich darf mit dir fahren. Menkes, morgen beim Gebet wirst du verkünden lassen, dass ich $300 für die Armen spende. Lebt wohl. Alle begleiteten Mendel zum Wagen. Mit dem Sack im Arm stieg er ins Auto und er fuhr an der Seite seines Sohnes in den 24. Broadway ins Astor Hotel. Mendel ging auf einem lautlosen Teppich durch einen langen Korridor. Er öffnete erst die Augen, als er im Zimmer stand. Ich werde heute nicht schlafen. Leg du dich schlafen, Menuchim. Ich werde neben dir sitzen. Im Winkel hast du geschlafen, in Zuchno, neben dem Herd. Ich erinnere mich genau an einen Tag. Ich erinnere mich an einen Vormittag. Die Sonne ist sehr hell, das Zimmer leer. Da kommst du. Hebst mich hoch, ich sitze auf einem Tisch und du klingelst an ein Glas mit einem Löffel. Es war ein wunderbares Klingeln. Ich wollte, ich könnte es heute komponieren und spielen. Dann singst du, dann beginnen die Glocken zu läuten, ganz alte, wie große, schwere Löffel schlagen sie an riesengroße Gläser. Weiter, auch ich erinnere mich genau an jenen Tag. Das ist aus frühen Tagen das Einzige.

Schmaria, Sam, Hans-Werner Meyer, Miriam, Katharina Zapatka, Mac, Steven Erickson, Vega, Julia Grimpe, Glück, Thomas Holländer, Skowronek, Rudolf Wessely, Menkes, Rainer Pigulla, Rottenberg, Horst Bollmann, Frisch, Dieter Knaub, Kapturak, Hilmar Eichhorn, Rabbi, Otto Sander, Erzähler, Jürgen Hensch, Dramaturgie, Thomas Fritz, Musik, Dietrich Petzold, Ton, Andreas Meinitzberger und Jean Schimschak, Schnitt, Andrea Frommhagen, Regieassistenz, Matthias Seimer, Regie, Robert Mateka. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 1999.